hab das Gefühl, wir beten ganz allein für die Welt um uns herum. Aber wenn nur wir uns den Kopf zerbrechen, sag mir, wer betet dann für uns? So viele werfen Steine, doch verstecken ihre Hände hinterm Rücken, wenn man guckt. Und wenn wir schon fast nichts mehr fühlen, sag mir, wer fühlt noch was für uns? Ich sehe, wie sie reden und reden, doch verstehe ihre Sprache nicht. Sie sagen so viel, was das Gegenteil von allen ihren Taten ist. Ich verstehe ihre Sprache nicht, verstehe ihre Sprache nicht. Ich verstehe ihre Sprache nicht, verstehe ihre Sprache nicht. Warum bin ich gefangen in diesem unsichtbaren Käfig, der mich hält? Und warum tragen meine Schultern die verdammte ganze Welt? Warum das Bild in jedem Spiegel uns seit neuestem nicht gefällt? Keine Ahnung, doch es zeigt nicht mehr uns selbst. Ich schwimme im Ozean der Lügen von Glück und Geld. Und mit jeder neuen Welle drifte ich immer weiter weg. Ich träum vom Fliegen, aber wie, wenn die Wahrheit einen bremst und die Flügel, die einen tragen sollen, im Sonnenlicht verbrennen. Ich verspreche mir die Welt, aber schieß mir in den Rücken. Sie lächeln, doch es kriechen die Lügen über die Lippen. Aber kalt genug geworden, sollten wir es besser wissen. Eine Kakerlake wird sich nicht zum Schmetterling entwickeln. Ich hab das Gefühl, wir beten ganz allein für die Welt um uns herum. Aber wenn nur wir uns den Kopf zerbrechen, sag mir, wer betet dann für uns? Ich sehe, wie sie reden und reden, doch verstehe ihre Sprache nicht. Sie sagen so viel, was das Gegenteil von allen ihren Taten ist. Ich verstehe ihre Sprache nicht, verstehe ihre Sprache nicht. Ich verstehe ihre Sprache nicht, verstehe ihre Sprache nicht. Sollen wir glauben, wenn sie uns schon als kleine Kinder belügen? Wenn Mama uns ansieht und sagt, die Welt ist ganz okay. Doch das Leben ist eine Achterbahn mit kleinen Hochs und sehr tiefen Tiefen. Das neue Normal ist schon schizophren. Wie ist es gekommen, dass man den Horizont verliert? Weil eine Scheiß-App auf 5 bis 6 Zoll dich kontrolliert. Die Werbung wie der Teufel deine Träume programmiert. Und dein Fernseher wie ein Fluch uns jeden Tag hypnotisiert. Mann, ich fühl mich wie ein Geist, fast alleine unter Menschen. Denn alle meine Werte, die ich kenne, sind schon tot. Als der Himmel uns als die Letzten hier vergessen. Doch ich hoffe auf den Tag, an dem er sagt, ich komm dich holen. Ich hab das Gefühl, wir beten ganz allein für die Welt um uns herum. Aber wenn nur wir uns den Kopf zerbrechen, sag mir, wer betet dann für uns? Ich sehe, wie sie reden und reden, doch verstehe ihre Sprache nicht. Sie sagen so viel, was das Gegenteil von allen ihren Taten ist. Ich verstehe ihre Sprache nicht, verstehe ihre Sprache nicht. Ich verstehe ihre Sprache nicht, verstehe ihre Sprache nicht.